Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Sendewoche und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, eine offene Talk Radio Show. Und das bedeutet für die Neueinsteiger unter euch, dass wir hier keine Themenvorgabe machen oder haben. Das heißt, ihr könnt anrufen und mit mir reden, wenn ihr mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer. Und auch eine kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, dass ich immer, wenn ich die Telefonnummer sage, also ihr Fernsehzuschauer, dass ich immer nach hier unten gucke. Es ist wirklich absurd. Diese Nummer habe ich, ich weiß nicht, wie viele tausendmal schon gesagt, während ich diese Sendung hier mache. Ich kann sie mir nicht richtig merken und habe mir hier hinten ein kleines Zettelchen draufgeklebt und da steht dann die Telefonnummer und die Faxnummer, sodass ich um Nachsicht bitte, wenn ich immer da unten drauf schaue. Also, wir sind verbunden mit Annette und Annette ist 31 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Annette klingt ein bisschen verrauscht, aber das kriegen wir schon hin. Liebe Annette, um was geht es? Also es geht darum, mein Freund hat sich im Ausland mit Hepatitis B infiziert. Mhm. Und ich komme jetzt damit nicht ganz klar. Ich denke, dass er Sex mit einer anderen Frau hatte. Mhm. Also es gibt drei verschiedene Sorten von Hepatitis, ne? A, B, C. C ist die allerschlimmste. Oh, das geht bis F. Geht bis F sogar, weißt du mehr als ich weiß. Aber C ist die wirklich sehr schlimme Hepatitis-Erkrankung. Ja, mhm. Also es wird entweder durch Bluttransfusion oder durch übertragen, ne? Und im Prinzip sind die Übertragungswege ähnlich wie man sich auch HIV infizieren kann. Ja. Welche Krankheitssymptome hat er jetzt mit Hepatitis B? Also er hatte war gelb im Gesicht, mhm. Hatte sehr gelbe Augäpfel, mhm. Und daraufhin habe ich ihn halt angesprochen, habe gesagt, wir müssen ins Krankenhaus, er wollte nicht und ja gut, ich hab ihn dann halt so weit gebracht, dass er ins Krankenhaus mitgegangen ist. Das ist so die übliche Gelbsucht, ne? Was man unter Gelbsucht nennt. Ja, ja. Ist er denn ins Krankenhaus gegangen? Ja. Ja. Ist es diagnostiziert worden als Gelbsucht? Ja, als Hepatitis B. Mhm. Das sah zuerst aus wie eine A, aber... Mhm. Das kann, eine A kann am Anfang aussehen wie eine Hepatitis B oder C, mhm. Und jetzt wurde halt Hepatitis B diagnostiziert. Mhm. Ja, einfach mal jetzt zum Gesamtverständnis. Das ist dein Freund. Wie lange seid ihr zusammen schon? Seit knapp 6 Jahren. Seit 6 Jahren, lange Zeit. Wann war dieser Urlaub, von dem du meinst, wo er sich da vielleicht infiziert hat? Also er arbeitet in Osteuropa. Mhm. Er ist immer 14 Tage unterwegs und 14 Tage zu Hause. Mhm. Und ja... Wo er das letzte Mal kam, halt, da habe ich dann gemerkt, dass er halt gelb ist. Also das liegt noch gar nicht so ganz lange zurück? Nee, das war vorletzten Samstag. Ach so, und er ist jetzt im Moment noch im Krankenhaus? Ja. Ja. Und deine Vermutung ist, dass er sich das geholt hat irgendwo beim Sex? Hm, ja. Hast du ihn angesprochen darauf? Ja, er streitet halt alles ab oder hat es bis heute abgestritten. Er hat gesagt, er hat sich wohl an einem Sägeblatt infiziert, was eigentlich höchst unwahrscheinlich ist, weil da muss sich vorher jemand dran geschnitten haben, der Hepatitis B infiziert ist. Mhm. Und ja, dann hat er sich halt dran geschnitten. Und ich muss dazu sagen, ich habe ihm vorige Nacht einen Brief geschrieben, weil ich mit ihm... Also das ist unser Hauptproblem, wir können nicht miteinander reden. Mhm. Und ich habe mich hingesetzt nachts, habe ihm einen Brief geschrieben, habe halt über meine Gefühle geredet, mhm. Und habe halt gesagt, er soll es mir bitte sagen. Mhm. Hast du denn eine, ich meine, liegt das nahe, dass er sich irgendwie Sex im Ausland holt oder wenn er unterwegs ist? Wie ist denn euer, wenn du schon sagst, wir können nicht miteinander reden, das ist schon eine schwierige oder sehr negative Aussage über eine Beziehung. Wie sieht denn eure Erotik, eure Zärtlichkeit, eure Sexualität aus? Da ist überhaupt nichts. Da ist überhaupt nichts? Nein, wir hatten seit Beginn unserer Partnerschaft hatten wir die ersten Jahre so gut wie keinen Sex und seit circa 3 Jahren ist eigentlich gar nichts mehr. Überhaupt kein Sex? Nein. Warum seid ihr zusammen? ich weiß nicht, ich liebe ihn halt. Keine Ahnung. Ich liebe ihn und ich mache alles für ihn. Mhm. Und aber ich meine jetzt nicht, dass man das missversteht, die Frage, warum seid ihr zusammen, dass nun alles sich immer um Sex drehen muss. Aber die Frage ist natürlich, liegt natürlich nahe, wenn man eine Beziehung führt und eigentlich nie miteinander richtig schönen Sex hatte, warum man dann eine Beziehung führt, dann könnte man ja auch einfach eine Top-Freundschaft miteinander haben. Ja, du hast schon recht, es war auch manchmal für mich, als wenn ich mit einem Bruder oder so zusammenlebe. Ne? Du bist eine Frau von 31 Jahren. Du hast auch deine Bedürfnisse auch und deine Sehnsüchte, deine erotischen, sexuellen Sehnsüchte. Wie gehst du damit um, dass du gar nichts bekommst von dem Mann, den du liebst? Ja gut, ich meine, es ist halt, es ist schwer, es ist sehr schwer. Hast du denn wenigstens Sex mit dir alleine? Ja, auf alle Fälle. Also das holst du dir für dich selbst schon, ja. Das machst du, ja? Ja. Weißt du, wie er das bisher so gehandhabt hat? Vermutest du, dass er öfter schon mal Affären hat oder sich irgendwo auf was eingelassen hat? Das denke ich eigentlich nicht. Das denke ich eigentlich nicht, weil wir waren bis Ende letzten Jahres eigentlich immer zusammen. Wir haben auch mal zusammen gearbeitet und so. Und aus dem, ich denke mal, dass er diesbezüglich nie irgendwie was hatte. Aber Annette, woran liegt es denn, dass ihr gar keine Sexualität leben könnt? Ja, er redet mit mir nicht darüber. Wenn ich ihn darauf angesprochen habe, da hat er immer gesagt, ach, jetzt nicht. Und, Aber es liegt an ihm. Du würdest schon wollen, wenn er... Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ja, ja. Du hast überhaupt keine Ahnung, was da bei ihm los ist, warum er so blockt. Mhm. Und gab es in der ersten Zeit eurer Verbindung, die ja nun 6 Jahre schon dauert, ich weiß nicht, so die ersten Wochen und Monate, gab es da auch nicht schönen Sex miteinander? Also so richtigen Sex wie mit anderen Männern hatte ich nie mit ihm. Hast du überhaupt richtig mit dem schon mal geschlafen? Ja, so richtig, eigentlich so richtig, wie es mit anderen Männern war, noch nie. Nee. Mhm. Wieso hast du dich dann damals so sehr an ihn gebunden? Heute sagst du, gut, ich liebe ihn, das ist eine tiefe Verbindung, eine Freundschaft, das ist ja auch gewachsen und man hat gemeinsam Sachen erlebt. Aber damals, warum bist du so bei ihm geblieben, obwohl du gar nichts, zumindest auf diesen Bereich, nicht zurückbekommen hast? Ja gut, ich habe halt immer gedacht, es ändert sich und irgendwann wird es schon. Mhm. Aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Mhm. Also Annette, ich würde dir wirklich dringlichst raten, also wenn er jetzt einigermaßen wieder gesund ist, dass du ihn zumindest dazu bewegen könntest, solltest, dass ihr gemeinsam zu einer Paarberatung geht. Würde er das machen? Ich traue es mich ja schon gar nicht vorzuschlagen, weil ich höre, dass er es, würde er es machen? Ich glaube nicht, dass er dazu bereit wäre. Mhm. Aber dann solltest du dir wirklich die Frage stellen, was dir diese Beziehung ist. Ihr habt überhaupt keine Erotik miteinander, auch keine Zärtlichkeit übrigens. Ja, schon, das schon, aber... Streichelt er dich? Kuschelt ihr miteinander? Ja, das schon, aber halt auch nur, wenn ich einen Anfang mache. Auch nur, wenn du einen Anfang machst. Mhm. So. Und du sagst, du kannst grundsätzlich mit ihm gar nicht reden. Mhm. Über was redet ihr? Unterhaltet ihr euch denn, wenn ihr zusammen seid? Ja gut, wir unterhalten uns über seine Arbeit, über meine Sachen, die ich so mache, aber... Annette, so stelle ich mir keine große, enge Beziehung vor. Mhm. Und also wenn er sich darauf nicht einlässt, würde ich mir an deiner Stelle aber ganz streng mal die Frage stellen, was will ich hier eigentlich noch? Oder vielleicht auch von dir aus, dass du eine Initiative startest und sagst und ihm den Vorschlag machst, pass auf, eigentlich läuft das nicht so, wie es laufen sollte mit uns beiden. Versuch uns doch ein anderes Modell zu finden, wir müssen uns ja nicht trennen. Ja, mir geht es nur darum, wenn er Sex mit einer anderen hatte, da kann ich dann, also damit könnte ich nicht leben. Ja, wenn man jahrelang abgewiesen wird und... Also wenn er das zugestehen würde, das wäre für dich dann so ein Punkt, wo du sagst, ich gehe. Ja, ja. Ah ja. Mhm. Also wäre das sogar... Eigentlich würde ich es dir fast schon wünschen, dass er es zugesteht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich warte auch darauf, dass er sagt... ja. Weil du scheinst so also einen kräftigen Schlag zu brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja. Annette, also wenn er es dir nicht sagt, dann wünsche ich dir trotzdem, dass du eine Initiative ergreifst, weil so kannst du nicht weiterleben die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Hm. Ja. Glücklich klingst du nun beileibe nicht. Und ich glaube auch vor der Situation, dass dein Freund jetzt krank geworden ist, wenn wir uns vor ein paar Monaten unterhalten hätten, hättest du auch nicht glücklich geklungen. Nee, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Möchtest du vielleicht auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin wechseln? Ja. Gut, dann machen wir das so. Du legst auf und die Anna, das ist meine Psychologin heute Nacht, ruft dich nochmal zurück. Und ich wünsche alles Gute und wünsche auch gutes Durchgreifen so von deiner Seite aus. Okay, danke. Tschüss, Annette. Tschüss, und ich möchte dir noch was sagen. Du bist ein absolut faszinierender Mensch. Ich danke dir sehr herzlich. Vielen Dank. Tschüss, Annette. Christa habe ich jetzt hier bei mir. Hallo, Domian. Hallo, Christa. 42 Jahre alt. Ja. Guten Morgen. Ja, und zwar habe ich heute ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Ja. Und zwar habe ich im Dezember letzten Jahres eine ehrenamtliche Betreuung für eine ältere Dame übernommen. Eine ehrenamtliche, habe ich euch verstanden? Ja. Und das lief auch ganz gut und so weiter. Und aber... Das heißt, du hast sie oft besucht und hast mit ihr dich unterhalten, ihr vielleicht was gekocht. Ja, sie hat sich auch sehr an mich gehängt. Ja, wohnt die alte Dame in deiner Umgebung? Die wohnt ja nicht weit weg von mir. Mhm. Und wie alt ist sie? Die wird Donnerstag 80. Mhm. Mhm. Und jetzt heute kriegte ich dann überraschend, weil ich habe sie so weit verseucht, dass sie morgens in der alten Tagesstätte gebracht wird, nachmittags nach Hause gebracht wird und abends nochmal von dem Pflegedienst versorgt wird. Mhm. Weil ich ganz das arbeite und auch nicht so die Zeit habe. Mhm. Und jetzt werde ich heute Nachmittag auf der Arbeit angerufen von dem Pflegedienst, also von der AWO, die sie nach Hause gebracht haben. Und die sagte also, die wäre ihr auf der Treppe, weil die muss immer hoch in den ersten Stock, und die wäre ihr auf der Treppe zusammengebrochen, die hätte sie also kaum nach oben gekriegt, weil sie keine Luft mehr kriegte und die hätte Angst, sie alleine zu lassen. Mhm. Ja, ich sage, ich bin jetzt noch auf der Arbeit. Ich sage, ich komme so schnell ich kann. Ja. Ja gut, ich sage, eine halbe Stunde kann sie dann schon alleine bleiben. Und dann bin ich dann auch direkt hin und ja, habe in der Sache nicht so viel Erfahrung und habe gedacht, gut, jetzt, ne, es ging ihr mittlerweile auch wieder besser, sie kriegte wieder Luft und sagte, nee, so ging es ihr eigentlich auch nicht schlecht. Dann habe ich auf diesen Pflegedienst gewartet, der dann abends kam. Die haben uns dann zum Hausarzt gefahren. Mhm. Der hat ein EKG gemacht, der hat sie abgehört, der hat Blutdruck gemessen und sagte also, nein, soweit ist alles in Ordnung. Das ist also schon zum großen Teil das Wetter. Mhm. Vielleicht hat sie ein bisschen zu wenig getrunken. Ja. Und gut, ist alles nachvollziehbar. Mhm. Und dann, was ist dann geschehen? Dann haben wir uns Tanzi gerufen, sind nach Hause gefahren. Zu der alten Dame nach Hause? Ja. Ja. Und ich habe sie dann gerade noch mit Ach und Krach in den ersten Stock gekriegt. Mhm. Da war sie sehr, sehr außer Atem und ziemlich fertig. Ich habe sie in den Sessel gesetzt, in den Wohnzimmer. Mhm. Und haben dann noch zwei, drei Worte gewechselt. Und ich sage, ich hole ihn erstmal ein Glas Wasser. Mhm. Ich komme dann mit dem Glas Wasser zurück und die ist dann einfach nur noch zusammengesackt in dem Sessel, sitzt da mit offenen Augen und reagiert überhaupt nicht, gar nicht mehr, kein Puls mehr, kein gar nichts mehr. Was hast du gemacht in dem Moment? Ich weiß nicht, ich habe geohrfeicht, ich habe immer wieder gerufen und keinerlei Reaktion, ich habe gezittert, ganz Körper. War die alte Dame in dem Moment verstorben? Das dachte ich fast, weil wie gesagt, es war nichts mehr da, also gar nichts mehr. Ich habe dann ganz schnell die 112 gerufen. Mhm. Die waren Gott sei Dank auch innerhalb von, ich sage, es hat keine 10 Minuten gedauert da. Ja, wobei 10 Minuten dann auch sehr... Habe ich der alten Frau dann immer wieder irgendwo kalte Tücher hingeknallt oder sonst was, immer wieder gerufen und immer wieder geohrfeicht, weil ich war so hilflos. Also es ist was Schlimmes, Traumatisches mit der alten Frau passiert. Wie geht's der alten Frau denn? Ja, die liegt jetzt auf der Intensivstation. Lebensbedrohlicher Zustand. Also ist gut, die kam dann, Notarzt, haben mich dann auch rausgeschickt. Ich durfte dann ja nicht dabei sein. und hörte dann immer nur dieses, jenes. Nur, was mich dann unheimlich erschreckte, weil die haben erst versucht, so mit Sauerstoff und so zu geben, wie die dann anfingen, sie zu reanimieren. Wie haben sie das gemacht? Mit so Elektroschocks? Ja. Ja, ja, das sieht schlimm aus, wenn man das dann sieht. Und ich habe es ja nur gehört so und was. Du hast das nicht gesehen, wie die das gemacht haben? Nee, ich habe kurz mal Christa. Durch den Türschlitz geguckt, ja. Aber die alte Dame ist weggeschickt. Ja, aber die alte Dame ist jetzt im Krankenhaus. Du sagst, der Zustand ist... Auf der Intensivstation, ich war auch gerade noch mal da. Ist sie, man muss jetzt halt einfach abwarten. Sie ist nicht bei Bewusstsein im Moment. Nein. Ist es also ein gesamter Erschöpfungszustand des Körpers oder hat sie einen Herzinfarkt, einen Gehirnschlag bekommen? Ja, das konnten die mir überhaupt noch nicht sagen. Ne? Also woher das jetzt kam, weil wie gesagt, ich war ja eine Viertelstunde vorher noch mit ihr beim Arzt. Ja. Und der hat aber es ist eine sehr alte Dame und das Wetter heute war wirklich sehr drückend für Leute, die empfänglich sind oder die vielleicht krank sind oder halt auch schon im hohes Alter. Ich merke schon, dass du sehr verbunden bist mit dieser Frau, ne? Ja. Dass dir das so zu Herzen geht. Nun wollen wir mal, bitte? Ich sag, die da so liegen zu sehen. Nun wollen wir mal noch nicht das Allerschlimmste denken. Gut ist ja, dass du noch da warst, als es passiert ist. Stell dir mal vor, sie wäre allein gewesen, dann wäre wahrscheinlich alles zu spät gewesen. Ja, dafür hast du mich ja. So, nun konntest du direkt Hilfe organisieren und sie liegt im Krankenhaus und ist wahrscheinlich bestens versorgt im Krankenhaus. Ja. Nun wollen wir mal gemeinsam hoffen, dass die Versorgung insofern was bringt und fruchtet, dass sie vielleicht wieder zu Kräften kommt und du dann auch quasi wieder deine Freundin zurückhaben wirst. Ja, ich meine gut, selbst wenn sie da rauskommt, ich denke mal, dass sie zu Hause alleine nicht mehr bleiben kann. Ne? Dass ich sie dann auf jeden Fall ins Pflegeheim geben muss. Gut, aber dann kannst du sie besuchen und es kann ein Kontakt weiter aufrechterhalten werden. Jetzt ist erstmal wichtig, dass sie über den Berg kommt und dass sie halt zu Kräften wiederkommt. Ne? Das ist aber halt, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umhaut. Ne? Ja, aber ich dachte eigentlich immer, ich könnte sowas besser wegstecken. Ja. Aber ich glaube, dass halt auch so eine Verbindung dann entsteht. Du hast dich mit der Frau gut verstanden, es ist jetzt ein halbes Jahr ins Land gezogen. Ja. Und dann besteht natürlich auch eine emotionale Verknüpfung mit so einer Person. Du bist sehr traurig und natürlich denkt man in dem Alter, denkt man natürlich auch daran, dass die Person sterben könnte, vor allen Dingen, wenn es ihr so schlecht geht. Ich möchte dir gerne auch anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest jetzt, Christa. Ja. Machen wir das so? Du legst auf und das heißt, die Anna ruft dich gleich an. Alles Gute und hoffen wir gemeinsam, dass die alte Frau wieder zu Kräften kommt. Alles gleich, danke dir. Tschüss, Christa. Tschüss. Norbert ist dran und Norbert ist 46 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Norbert. Was ist dein Thema? Mein Thema ist erstmal, ich habe mich verliebt in einen Jungen. Was heißt denn Jungen? Von meinem Arbeitskollegen, sein Sohn. Wie alt ist denn der Junge? Der Junge ist 19. Du bist 46. Das ist ein schon gravierendes Alter. Ja. Altersunterschied, ja. Und bist du schwul? Nein. Du bist nicht schwul? Nein. Bitte? Bi. Ja. Hast du, ist das jetzt das erste Mal, dass du dich in einen Mann, in einen... Ja. Und es ist ein Arbeitskollege von mir gewesen, sein Vater. Und er ist Sozialempfänger. Und hat ein Haus geerbt von seinem Vater. Und die Behördengänge, sag ich mal, habe ich mit ihm alles durchgemacht, sag ich mal. Und so fing es an. Und so fing es an. Genau. Jetzt will ich aber nochmal fragen. Du sagst, du bist bisexuell. Hast du denn, woher weißt du das, wenn du vorher noch gar keine Erfahrungen gemacht hast? Ich sag mal, ich war schon mal in einer Sauna, sag ich mal. Ah, also du hast also doch körperlich schon mal Erfahrungen mit einem Mann gesammelt? Ein bisschen so vom Sehen, Hören so, habe ich schon ein bisschen Erfahrung gehabt, ja. Ja, was hast du vom Sehen, Hören? Du hast schon mal mit einem Mann geschlafen? Ja. Das hast du. Ja. Wie lebst du? Lebst du alleine? Nein, ich bin verheiratet. Ach so. 13 Jahre. 13 Jahre verheiratet? Eine Tochter. Wie alt ist die Tochter? 15. Ja. Jetzt bist du verliebt in einen 19-jährigen Jungen, der dein Junge sein könnte. Ja, und das ist mein Problem. Zwischen meiner Frau und mir. Weiß die Frau Bescheid? Ja. Hast du es ihr gesagt? Habe ich gesagt, weil ich mich verliebt habe. Wie lange läuft das jetzt mit dem Jungen, dass du so, also dass dir klar ist, ich bin verliebt in den? Ja, ich sag mal, den Jungen kenne ich ja so seit voriges Jahr, Dezember, direkt. wo sein Vater gestorben ist. Vorher noch nicht so gekannt. Gut, aber da warst du ja nicht schlagartig wahrscheinlich verliebt. Seit wann bist du verliebt? Nee, ungefähr noch 4 Wochen vielleicht. Ach, länger noch nicht? Nee, länger noch nicht. Aber dann hast du es gleich deiner Frau gesagt, das finde ich ja schon mal... Nee, so lange vor 4 Tagen oder so. Naja gut, also immerhin. Ungefähr. Immerhin. Es gibt Leute, die machen da jahrelang ein Geheimnis raus. Aus solchen Gefühlen. Nee, eigentlich nicht. So, jetzt haben wir über dich geredet. Jetzt weiß ich, weil ich deine Sendung so gut finde und ich sie okay-mäßig sehe, dann habe ich mir das überlegt und rufe dann bei dir an. Ja. Was ist denn mit dem Jungen los? Weißt du, wie der für dich empfindet? Ja, er findet mich so als Kumpel. Er ist aber auch nicht schwul, er ist auch bi, sag ich mal. Woher ich weißt du, dass er bi? Mit Jungen im Bett, sag ich mal. Ach, das weißt du? Das weiß ich ja. Ja. Mhm. Aber er hat noch keinen, nicht irgendetwas angedeutet, dass er sich in dich auch verliebt hat, sondern du bist eher der ältere Kumpel, der ältere Bruder oder ja, weiß ich was. Manchmal, ja, liebt dich auch so ist vielleicht was Quatsch oder wie auch immer. Aber da ist schon was Ernsthaftes dran, sag ich mal. Ist nichts Ernsthaftes, bei ihm ist nichts Ernsthaftes dran. Doch, bei uns Peter. Ach so, das habe ich ja nicht verstanden. Ich habe gerade so verstanden, du hättest mir gesagt, er sieht dich nur als Kumpel. Nee. Das ist bei uns Peter was Ernsthaftes. Hat er das so zu dir auch schon gesagt? Ja. Dass er sich in dich verliebt hat? Ja. Aha. Mhm. Mhm. Wie hat deine Frau reagiert, als du es ihr erzählt hast? Und dass ich da wieder runterkommen muss, sag mal. Dass ich aufhören soll. Mhm. Weiß sie, dass du auch diesen Teil in dir hast, dass du auch Männer erotisch findest und nett findest? Ich sag mal ja. Mhm. Sagt sie mir nicht, aber ich sag mal ja. Wie, du vermutest, dass sie das schon immer wusste, schon länger wusste? Ja. Warum glaubst du das? Tja, woran merkt man bitte? Potenz zu äußern, sag ich mal. Potenz zu, Also sie hat so Andeutungen gemacht. Genau. So, jetzt ist natürlich ein dickes Problem da. Genau. Ja? Du hast dich verknallt in einen sehr viel jüngeren Mann. Ja. Du bist verheiratet. 27 Jahre jünger. Du bist verheiratet seit 13 Jahren. Ja. Hast eine 15-jährige Tochter? Ja, Jugendherz gehabt. Bitte? Hat jetzt Jugendherz gehabt. Wie ist denn eigentlich dein Empfinden zu deiner Frau und jetzt auch nach der doch recht langen Ehe? Ja, alles Bede, sag ich mal. Ich hab das selber mein Problem. Zwischen wie eine Schranke ist das da. Also liebst du deine Frau noch? Ja, natürlich. Muss ich mal nicht verlieren. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Mhm. Überhaupt keine Frage. Hat der Junge irgendeine Äußerung schon mal gemacht, was er gerne hätte? Würde er gerne so richtig mit dir zusammen sein? Nee, das nicht. Also für immer nicht, sag ich mal. Das hat er schon zu dir gesagt? Ja, also er will auch später mal eine Familie haben. Mhm. Und das finde ich auch so. Wie groß ist denn dein Verliebtsein zu dem Jungen? Wie groß? Ist das, sehr groß. Ist das so, dass du Tag und Nacht dran denkst, dass er nur... Ja. Mhm. Das, also das Gesicht, sag mal, das steht immer im Raum, sag mal. Mhm. Habt ihr miteinander geschlafen schon? Ja. Ja. Einmal? Ja. Wie war das? Super, sag mal. Mhm. Also ich bin also sehr enttäuscht, sag mal, dass ich das noch nicht früher mal gemacht hätte. Mhm. Also dass du dich so in einen Mann ja. verliebt hast und dich dann auf Sexualität einlässt. So, wo ist das Problem da, Norbert? Egal, ob das nun ein junger Mann ist oder eine junge Frau. Du hängst jetzt zwischen den Stühlen, ne? Du hast eine Familie, du hast eine Frau, die du wertschätzt und das ist eine Ehe und die liebst du auch und du hast jetzt was Neues entdeckt. Genau. Dann kommt das noch hinzu, dass es ein Mann ist und insofern was Neues ist. Richtig. Was ist, deine Frau verlangt, dass du wieder runterkommen sollst, das heißt, dass du das sein lassen sollst. Mhm. Genau, und das ist mein Problem, ne? Mhm. Ja. Es gibt ja im Prinzip eigentlich nur die zwei Möglichkeiten. Genau. Und ich bin auch stark, irgendwann mal das selber zu schaffen, sag ich mal. Nicht stark genug. Doch stark genug. Doch stark genug. Mhm. Doch stark genug, dass er dann irgendwann mal wieder nachlässt. Wenn er vielleicht auch eine Freundin hat, eine Feste oder wie auch immer. Also ich finde schon einen ganz entscheidenden Satz, den du gerade gesagt hast, ist, dass er sich das, der junge Mann, auch gar nicht vorstellen kann, so richtig mit dir zusammen zu sein. Kann er sich nicht vorstellen. Kann er sich nicht vorstellen. Das ist ja aber schon. Als Freund würde er schon mit mir zusammenbleiben. Ja. Also als Freund ohne Sex. Ohne Sex, genau. Und ja. Vielleicht auch mit. Vielleicht auch mit. Aber auf keinen Fall eine Partnerschaft. Das, das wäre für ihn kein Ding. Nee, das wäre kein Ding. Ich meine, das ist ja schon eine klare Aussage, ne? Ja. Wo du auch hellhörig werden solltest. Ja. Du hast dich ja schon mal in Gedanken, wenn man in der Situation ist, wie du bist, denkt man ja alles Mögliche. Du hast da bestimmt auch schon mal so ein bisschen rumgesponnen, na wie wäre es, wenn ich jetzt meine Frau verlassen würde und wäre mit dem Jungen zusammen? Mhm. ne? Denkt man ja mal so aus. Aber das kannst du dir dann völlig, davon musst du ihn völlig weg. Wir sind zusammen in der Badewanne schon gewesen, sag ich mal, und alles so, was man sich so denken kann. Wäre das für dich denn etwas, wäre das für dich vorstellbar, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt wieder ein, ich mag den sehr gerne, ich gehe aber einen Schritt zurück, wir lassen die ganze Erotik aus dem Spiel und versuchen einfach richtig dicke Freunde zu sein. Ja, will ich ja versuchen. Ich glaube, das ist in dem Fall, klingt das wirklich für mich am einleuchtendsten. Ja, ja, ja. Darunter, wie gesagt, und das muss ich schaffen. Das musst du schaffen. Das muss ich schaffen, ja. Und wenn du es in einem Jahr immer noch nicht geschafft hast, oder eher nicht geschafft hast, dann ist das noch ein anderes Thema, aber es ist ja auch noch recht frisch alles, ne? Ja, ja, genau. Und er hat. So ist durch seinen Vater praktisch gekommen. Ja, ja, klar, er hat ja vielleicht auch so eine Vaterfigur gesucht, ne? Und du hast ihn ja gegeben. Ja, ich bin Ersatzvater. Siehst du. Genau, genau, richtig. Hat er auch selber gesagt, ich bin Ersatzvater. Also allen Verständnis dafür, dass sich das natürlich jetzt sehr interessiert und dass das ein Reiz des Neuen. Aber du hast eine Ehe zu verlieren. Und die will ich ja nicht verlieren. Nein, die willst du nicht verlieren. Und du hast Respekt für deine Frau. Genau. Und irgendwann muss man sich entscheiden. Vielleicht kannst du ja wirklich beides haben, dann verzichtest du auf den Sex mit dem Jungen, hast den Jungen als guten Freund. Ja, Jürgen. Vielleicht das allerbesten Freund der Welt. Kann ja sein, ne? Wenn ihr euch arrangiert miteinander. Alles klar. Und deine Sendung finde ich ganz super. Das ist ja lieb. Zwei Stunden müsste die Sendung geben. Und dein Hörstein, das Auto müsste vorne stehen. Echt? Das sieht doch vorne viel schöner aus. Genau, das da hinten. Der weiße Hirsch und das Auto. Genau, das Auto müsste vorne, dahinter hinter dem Pult stehen. Direkt schon mal gesagt. Ehrlich? Ich kann den mal umdekorieren das nächste Mal. Das wäre schön. Weißt du, das ist so, die sind so groß, die Gegenstände. Ja, das ist aber so weit weg. Das wirkt dann hier so bombastisch. Ja, dahinter, genau dahinter. Genau da. Wir überlegen mal. Alles klar. Alles Gute, Norbert. Deine Sendung super, weiter so. Dankeschön, tschüss. Zwei Stunden. Ja. Tschüss, danke. Das passt jetzt irgendwie die Faust aufs Auge. Ich habe ein Fax bekommen von einem Mann, der heißt so ähnlich wie mit Vornamen, so ähnlich wie ich mit Nachnamen heiße, nämlich Damian. Damian aus Karlsruhe. Und der schreibt, hallo Jürgen, deine Sendung finde ich fast super. Aber halt nur fast. Es betrifft deine Einstellung zur Bisexualität. Ich habe zu oft den Eindruck, dass du es am liebsten hättest, wenn alle Menschen der Welt bisexuell wären. Du als Bisexueller hast ja gut reden. Aber für einen heterosexuellen Menschen haben homosexuelle Erfahrungen eine große psychische Krise zur Folge. Ich persönlich bin heterosexuell und könnte mir eine Beziehung mit einem Mann im Leben nicht vorstellen. Es ist für dich vielleicht mit Sex mit einem Tier zu vergleichen, damit du das verstehst. Einfach pfui. Also bitte habe ein wenig mehr Verständnis für uns Heteros. Vielen Dank und schöne Grüße. Also ich werde vielleicht, lustig, ne? Ich werde vielleicht initiieren eine Selbsthilfegruppe für traumatisierte Heteros. Traumatisierte Heteros durch Homosexuelle. Und dann werde ich das dem Damian weitergeben. Damian ist ja schon ein verrückter Vorname. Ne? Wenn ich jetzt Damian heißen würde, das klänge ja seltsam. Damian, Domian. Also das war ein Fax von Damian aus Karlsruhe. Es geht weiter mit Jeanette. Und Jeanette ist 21 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Jeanette. Ich musste gerade so herzhaft über dieses Fax lachen. Der kann doch das gar nicht wissen, wenn er es nicht ausprobiert hat. Ja, aber ich bin der Letzte, der allen Menschen Bisexualität einquatschen will. Es gibt heterosexuelle Menschen, es gibt homosexuelle Menschen, es gibt, ne? Ja, jeder nach seiner Verfassung. So, genau so. Ne? Sag mal, ich habe nicht so ein tiefschürfendes Thema. Erzähl. Du hattest vorige Woche Mittwoch ein Pärchen mit Erotikgeschichten drin, die das auch ausleben. Ja, ja. Die schrieben gegenseitig, nein, die haben gemeinsam Erotikgeschichten sich ausgedacht. Ich erkläre es mir eben für die Leute, die nicht dabei waren. Die schreiben Erotikgeschichten, sagen wir mal knallharte Pornogeschichten auf und leben das dann in der Realität hinterher nach. Richtig, genau. Und so eine Geschichte hat er uns erzählt, ne? Nämlich Sex im Freibad. Ja, ich schreibe auch sowas seit einiger Zeit. Aha. Allerdings mag ich diese harten Sachen nicht. Ich schreibe das mir so softmäßig. Also Erotik, ne? Das ist bei dir. Es ist nicht Porno, es ist Erotik. Richtig, genau. Ja. Aber du schreibst es alleine. Ja. Ja. Die Sache hat aber einen Knackpunkt. Nämlich? Du kennst doch sicher eine Altstadt des Irish Pub Corkonien. In Köln? Ja. Kenne ich, ja. Ja. Ich kann die nur da schreiben, an einem bestimmten Platz. Na, das ist ja, du kannst sie nur da schreiben? Ja, zu Hause kriege ich vielleicht zwei, drei Sätze auf die Reihe, aber wenn ich da sitze, ich packe mein Zeug aus, trinke meinen Tee und dann schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich und nach vier Tee habe ich dann die eine Geschichte und dann fertig. Also du kannst nur Sexgeschichten in einem Irish Pub schreiben? Ja, wenn du es so formulierst. Woran liegt das? Wahrscheinlich sind da so knackige Kellner, die dich animieren dazu, oder? Nee, eigentlich weniger. Also ich gucke mir einfach so die Leute an und stelle mir irgendeine Szenerie vor und dann fange ich an zu schreiben. Was sind das für Geschichten? Sind die lang, also eher kurzere Geschichten? Oh, das ist gemischt. Also ungefähr 3, 4, 5 DIN A4 Seiten? Eine DIN A4 Seite? Ich habe nur DIN A5 Büchlein da. Ach so. Und ja, die kürzeste, die war, glaube ich, 1,5 Seiten. Ja. Und die derzeit, wo ich im Moment dran arbeite, die schreibe ich in Etappen, die hat mittlerweile schon 14 Seiten. Ah, das wird eine längere. Ja. Was machst denn du eigentlich vom Beruf im Leben? Ich arbeite im Callcenter. Im Callcenter? Also ja. Was ganz anderes. Das hat damit gar nichts zu tun. Nee, überhaupt nicht. Das ist eine Bestellannahme. Und das hast du so als Hobby entdeckt für dich? Ja. Wie hast du das eigentlich entdeckt? Oh, weil ich tierisch gefrustet war. Ein unausgegorenes Sexualleben. Ja. Und zurzeit lebe ich auch in Scheidung. Ja. Und meinen letzten Lover, den habe ich auch abgeschossen. Mhm. Und hast gedacht, schreibe ich mir mal so schöne Sachen auf, so Träume, wie ich es vielleicht gerne hätte. Ja, so ungefähr. Ja. Aber es hat alles immer irgendwo eine Rahmenhandlung. Ja. Vielleicht entsteht da ein ganz neues Talent jetzt bei dir oder eine... Ja, ich habe vor, wenn das Buch voll ist, dann möchte ich eigentlich ganz gerne das mal irgendwie... Muss ich mir jemand suchen, der einen Computer hat, wo ich das mal reinhacken kann und dann mal wegschicken. Aber lustig ist ja wirklich, dass du das nur in diesem Pub schreiben kannst. Hast du es denn ernsthaft schon versucht, woanders mal zu schreiben? Ich habe es zu Hause versucht und ich hatte ja Freitag, da stand ich auch in der Warteschleife, da hat er mich aber ein bisschen unsanft rausgekickt. Tut mir leid, weiß ich nicht. Ich weiß das eigentlich gar nicht. Und da habe ich es auch versucht, aber da kriege ich das nicht auf die Reihe. Es funktioniert wirklich nur da das und auf nur schön. Einem bestimmten Platz. Jetzt bin ich ja eigentlich sehr neugierig, was das für Geschichten sind. Das war mir schon fast klar. Ja. Kannst du es vielleicht dennoch, wenn es auch sehr schwierig ist, sowas zu erzählen, vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, was da vorkommt in der Geschichte? Oh, das sind ganz verschiedene Sachen. Das ist die allererste, die ich geschrieben habe, meines Erachtens auch immer noch die beste, handelt halt davon, dass ein Mann halt, egal welchen Alter, geht irgendwo spazieren durch den Wald, kommt an ein großes altes Tor, steht ein Stückchen offen und er guckt ganz vorsichtig rein und ist alles in so ein richtig diffuses märchenhaftes Licht getaucht. Mhm. So eine richtige Märchenszenerie. Mhm. Und irgendwo an einem See hinter riesengroßen Weidenbäumen liegt eine nackte Frau. Nein, die ist noch nicht nackt. Ach, ist... Nein, ein weißes Bündel sieht er da und da muss er sich ja erstmal näher pirschen. Ja. Und ja, er geht dann halt auch näher und sieht dann halt, dass es eine Frau ist, eine sehr hübsche Frau ist. Ja. Wird, schreibe ich dann auch so ein bisschen. Mhm. Und ja, und er macht sich dann halt ran. Sie schläft, muss ich dazu sagen. Sie schläft. Wie? Er geht an sie ran, obwohl sie schläft? Ja, richtig. Er schläft mit ihr, obwohl sie schläft? Na, erstmal geht er ein bisschen knabbern. Knabbern? Ein bisschen tasten. Wo knabbert er denn? Am Ohr, am Hals entlang. Ja, was die Frauen so mögen. Ja, natürlich. Genau. Steht da auch drauf. Und du denkst dich dann in die Rolle von der Frau, ne? Nein, ich bin also eigentlich eher so... Alles. Ja, oder minder der Beobachter, der diese Szenerie sieht und aufschreibt. Ah ja, jetzt sind wir natürlich alle hochgespannt. Uns beschäftigt die Frage, wacht diese Frau jetzt bald auf? Und die zweite Frage, die uns natürlich alle jetzt beschäftigt, kommt es da zum knallharten Sex an dem Wasser, in dieser märchenhaften Umgebung? Zum sanften Sex. Zum sanften Sex. Aber zum Sex. Ja, natürlich. Und sie wacht auf. Nein. Nein? Nein. Zumindest weiß er nicht, ob sie aufwacht. Zwischendurch stelle ich dann die Frage, sie schläft immer noch oder tut sie nur so? Aha. Das bleibt dann ein Geheimnis. Stöhnt sie dann vielleicht so ein bisschen latent? Ja, sicher. Das schon, oder? Schlingt auch die Arme um ihn. Oh ja. Aber, also der Leser wird im bleibt unwissen, ne? Richtig. Und vor allen Dingen ist das Ganze dann so gestaltet, wenn er dann mehr oder minder mit ihr fertig ist und sie wieder bedeckt und sich auch ankleidet, dann das Gelände verlässt, geht ein paar Schritte, dreht sich um, ist das Tor weg. Ach. Dann die große Frage, hat er alles nur geträumt? Diese Frage wird mich jetzt weit in die Nacht begleiten. Das werde ich wahrscheinlich nie einschlafen können. Ist aber folgendes, ich suche eigentlich noch Leute, die auch sowas machen, ja? Mit denen man sich eventuell auch mal treffen könnte. Sei es privat oder in der Kneipe oder so. Du weißt ja, dass ich da immer sehr streng bin, ne? Dass ich bin leider keine Kontaktbörse hier. Das ist mir schon klar. Du weißt, ne, dass das nicht geht. Wenn wir das machen, dann können wir keine Gespräche mehr hier führen. Aber ich habe noch einen ganz anderen Vorschlag. Schick mir doch mal so eine Geschichte von dir. Wie komme ich an die Adresse? Einfach an den WDR-Redaktion Domian. 50, 600 Köln, dann kommt's an. Kein Problem. Würde mich sehr interessieren und vielleicht können wir uns nochmal unterhalten oder ich kann vielleicht Ausschnitte aus der Geschichte hier vorlesen. Mal gucken, mal sehen. Wenn du möchtest, gerne. Ja. Also wie gesagt, an der 13. arbeite ich gerade. Alles Gute. Und wenn man dich treffen will, braucht man nur in diesen Irish Pub in Köln, in die Altstadt zu gehen und schon... Wenn freitags oder samstags abends und da ist nur eine einzige Frau, die da sitzt und schreibt. Da wird was los sein am Freitagabend. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich Freitag ausgehe, weil ich dann verarbeiten muss. Ah, dann vielleicht am Samstag. Alles Gute, Janett. Gute Inspiration. Ja, ich danke dir und weiter... Achso, übrigens. Ja. Hast du das Geschenk an die Doris schon abgeschickt? Noch nicht, nein. Bestelle einen schönen Gruß von mir, ja? Das mache ich. Weil ich habe das mitgekriegt, das war ja wohl ein saumäßiger Geburtstag. Ja, das habe ich aber genauso gesehen wie du. Hoffentlich guckt sie heute Abend zu, dann freut sie sich, dass du das sagst. Ja, okay. Hallo Doris, siehst du, ich winke. Ne? Tschüss, Janett, alles Gute. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. 1.35 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Eine 36, 30 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein freies Thema, freie Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. 0800 567 8111. Morgen haben wir eine feste Themennacht. Und morgen heißt unser Thema, wenn das mein Partner wüsste. Geheimnisse vor dem Partner, wenn das mein Partner wüsste. Unser Thema morgen. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Wolfgang, der 32 Jahre alt ist. Guten Morgen. Morgen. Hallo Wolfgang. Hallo. Als allererstes, also das Thema morgen wäre das passende Thema für meine Frau. Für deine Frau? Ja. Aha. Naja, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Sondern das Thema, weswegen du angerufen hast. Ja, und zwar geht das auch um meine Frau, weil ich hatte so, ich sag mal, so 4 Monate her, da habe ich ihr so beigebracht, wie man so im Internet chatten kann. Mhm. Ja, und dann hat sie dann wohl auch mehrere Leute kennengelernt, hat dann auch diesen besagten Mann kennengelernt. Noch hat, hast du von keinem Mann was erzählt? Wieder? Noch hast du von keinem Mann was erzählt? Ja, sie hat einen Mann kennengelernt, ja, hat sich öfter mit ihm getroffen. Aha. Und hat mir hinterher auch gebeichtet, dass sie mit denen was hatte. Wie lange seid ihr eigentlich verheiratet? Wir sind seit 97 verheiratet. Wir haben auch 2 Kinder. Und dann hat sie mir hoch und heilig versprochen, dass sie so erstmal sich nicht mit ihm trifft. Und ich weiß nicht, ob ich dann den 7. Sinn hatte. Ich bin dann früher von der Arbeit nach Hause gekommen und dann saß er hier bei uns in der Wohnung. Das ist ja dreist. Ja. Das ist ja dreist. Er saß aber nur in der Wohnung. Ja, er lag, saß nur in der er lag nicht in deinem Bett. Also ich habe sie da nicht irgendwie anders vorgefunden. Ja, und dann war natürlich eine heikle Situation. Du, der Ehemann kommt nach Hause, der Nebenbuhler sitzt im Wohnzimmer und trinkt Kaffee oder was auch immer. Wie hast du reagiert? Wie ich reagiert habe, also ich wollte meinen Kindern zuliebe, mich großen Zenova machen, habe mich dann erstmal umgedreht und bin erstmal gegangen. Wusstest du denn eigentlich, hast du das direkt kapiert, dass der das ist? Du kanntest den ja vom Ansehen nicht. Doch, ich hatte den vorher einmal kurz gesehen. Wo hast du den gesehen? Den hatte ich unten getroffen, der war vor der Haustür, weil meine Frau ist mit dem in der Disco gefahren und mit mehreren Kollegen. Aha. Und da hatte ich den schon mal gesehen. Aha. So, du bist dann rausgegangen. Ich bin dann rausgegangen, da hatte sie mich dann wohl auch hinterher angerufen und hat gesagt, dass er wo gegangen ist. Das Ganze läuft seit 4 Monaten, ne? Vor vier Monaten fing es quasi an, ne? Als sie das Chatten gelernt hat. Hättest du es ihr mal besser nicht beigebracht? Ja, das hat böse Nebenbemerkung, nein. Nein, aber das stimmt ja. Ja gut, aber dann wäre es irgendwie anders wahrscheinlich passiert. Was ist denn der Stand der Dinge im Moment, heute? Ja, da ist ja der Doofe. Also sie sagt, sie kann ohne mich nicht leben. Aber sie möchte den anderen auch haben. Ja, was heißt haben? Sie sagt, sie kann unwahrscheinlich gut mit ihm reden. Und mit dir nicht? Ja, doch, eigentlich kann man mit mir schon gut reden. Ich bin auch eigentlich ein ziemlich guter Zuhörer. Wie gesagt, dass sie mit ihm im Bett war, das wollte sie, in dem Sinne wollte sie das gar nicht. Ach so, das ist so über sie gekommen, ne? Die Arme, Kleine. Sie konnte sich dagegen nicht wehren. Ja, sie sagt so, wie sie mir das gesagt hat, hat er damit angefangen. Und sie konnte gar nicht Nein sagen? Doch, anscheinend nicht. Nein, natürlich. Was soll man als Frau auch dann machen, wenn ein Mann will? Ja. Ja, was heißt das? Das heißt, sie will mit ihm sich gut unterhalten und mit dir weiter verheiratet sein, oder wie? Ja, ich habe ihr jetzt auch bewiesen, dass er praktisch die Frauen alle verarscht, weil ich habe ihm mal SMS geschickt unter falschem Namen. Du warst Charlotte? Ja, so ungefähr. Also als Frau hast du dich ausgegeben? Mhm. Ja, und da ist er ja drauf, voll drauf eingestiegen. Was hat er dir zurückgesimst? So nette Sachen, weil er schickt irgendwo morgens immer eine gute Morgennachricht, eine gute Nachtnachricht. Ja. Wobei, und so meldet er sich den ganzen Tag bei ihr nicht. Weil das ja auch sein gutes Recht ist. Er ist ja frei, kann er das ja auch machen. Er ist ja nicht mit deiner Frau verbunden. Nee, er ist ja, soweit ich weiß, eben nicht frei. Er ist auch noch verheiratet. Er lebt wohl in einer Beziehung. Wolfgang, aber das ist alles Schnickschnack. Was richtig. Der Mann macht und wie der drauf ist, ist völlig egal. Richtig. Egal ist aber nicht, wie deine Frau drauf ist und was die sagt. Lass uns über deine Frau reden, nicht über diesen Mann. Der Mann ist völlig unbedeutend. Was sagt deine Frau? Wie soll das weitergehen? Tja, die sagt jetzt, sie will da ihren Schlussstrich drunter ziehen, weil sie nun mal auch merkt, dass er sie verarscht. Mhm. Ja, aber schöner wäre es ja, wenn sie einen Schlussstrich ziehen würde, weil sie merkt, dass sie dich wirklich liebt und nicht, weil der sie verarscht hat. Ja. Sonst hast du den Nächsten an der Backe in ein paar Monaten. Mhm. Ne? Das ist ja die wichtige Aussage ist ja, dass sie dir zeigen muss, dass du der Wichtigste in ihrem Leben bist. Mhm. Und dass sie deshalb den anderen sein lässt. Nicht, weil der andere nicht in Ordnung ist. Verstehst du? Ja. Und das musst du halt rauskriegen, wie ehrlich deine Frau ist und wie ehrlich sie es auch meint. Oder ob das jetzt nur so eine Ausrede ist. Und wie gesagt, wirklich, in ein paar Monaten chattet sie rum und hat wieder den Nächsten an der Angel. Mhm. Wie ist denn bei euch das Eheleben, das erotische Leben? Das erotische Leben ist 1A. Aber mich wiederum würde nachdenklich stimmen an deiner Stelle, wenn, also diesen Satz, wenn es denn stimmt, dass sie sagt, man könnte mit dem so gut reden. Das heißt ja eigentlich mit anderen Worten, dass es mit dir nicht so gut läuft. Es brauchte sie nicht sich einen anderen Mann suchen. Ja, ich sag mal, sie will irgendwo nicht mit mir reden. Ich frage sie ja immer und immer wieder, wenn irgendwas ist. Ich merke selber, wenn sie irgendwas bedrückt, dann frage ich sie, was ist los? Sag es mir doch. Mhm. Ja, dann kommt immer nur nichts. Es klingt alles so ein bisschen... als würde hinterm Licht gehalten werden, als wäre sie nicht ganz ehrlich, als würde ein bisschen taktiert werden. Könntest du dir denn vorstellen, dass du sie bewegen könntest? Dass ihr mal ein paar Stunden, ein paar Termine mal bei einer Eheberatung wahrnehmt, ihr beiden? Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, nur ich weiß nicht, wie sie da drauf reden. Ja, versuch's doch mal. Schaden kann es mit Sicherheit nichts. Und wenn ihr... Und wenn ihr wirklich auch etwas an eurer Ehe, an der Ehe gelegen ist, dann warum sollte sie nicht drauf einsteigen? Ja, vor allem, wo kriegt man da so... Kann ich dir gleich geben über meine Psychologin. Weil es ist immer gut, wenn jemand Neutrales da sitzt und auch vielleicht ein bisschen zwischen euch vermittelt oder vielleicht auch ein Problem aufdeckt. Aber dann müssen beide wirklich ernsthaft wollen und auch das Ziel vor Augen haben, die Ehe wieder kitten zu wollen. Du legst auf, wir rufen dich, das heißt meine Psychologin ruft dich an und gibt dir ein paar Adressen. Ja gut, danke. Alles Gute, Wolfgang. Ja, ciao. Alles Gute, tschüss. Danke, ciao. Daniel, 30 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Daniel. Erstmal Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, vielen Dank. Also wunderbar, ich gucke sie mir öfter an und ich habe auch ein großes Problem. Ja. Und würde gerne ganz drüber plaudern. Erzähl. Ich habe ein Problem, ich bin in eine verheiratete Frau verliebt. Das geht jetzt schon eine ganze Zeit lang. Wie lange denn? Sie kann sich nicht trennen wegen ihrem Sohn oder sie möchte es nicht. Wie lange geht das denn schon? Schon über 15 Monate geht das schon. Mhm. Also über ein Jahr. Ja, und sie hat also mit dem Mann also überhaupt keine sexuelle Beziehung mehr. Da ist einfach die Luft raus. Mhm. Und tja, und dann ist das so, halt, dass sie mit mir die Beziehung halt aufbaut, aber sich halt nicht trennen kann, wegen dem Sohnemann. Ja, der Ehemann weiß nichts von ihrer Affäre. mit dir? Nein, der weiß nichts. Ich bin ja sehr gut mit ihm befreundet. Ach, du bist aber gut mit ihm befreundet. Ja, wir unternehmen sehr viele Sachen zusammen und aber wie kriegst du das denn für dich so innerlich auf die Reihe, wenn du sagst, das ist sogar noch ein guter Freund von mir? Ja, das ist ja da eben das Problem. Und da habe ich schon mal eine Freundin drauf angesprochen, sie konnte mir da auch keinen Ratschlag geben. Mhm. Und da ich ja deine Sendung öfter gucke, habe ich mir dann gedacht, ruf mal einen Domian an und frag den mal nach Ratschlag. Ist es denn so bizarr, manchmal sogar, dass er mit dir über diese Frau redet und über seine Eheprobleme? Ja, der hat sich ja schon bei mir ausgeheult. Und du sitzt dann da und was sagst du dann? Welche Positionen hast du? Ja, ich sag ja zu ihm, ich sag, hör mal, was kann ich dir da für Ratschläge geben? Ich denke mal, weil sie erzählt mir sehr oft, wie er sich zu ihr verhält. Mhm. Also das ist wohl also nicht das wahre Eheleben, was eine wahre Ehe ist. Und sie holt sich also sehr oft bei mir aus. Mhm. Und da habe ich ihnen dann auch schon mal so zwischendurch mal so ein bisschen so den, ich sag mal, so ein bisschen den Anschlag gegeben. So, ich sag mal, hör mal, willst du nicht mal was ändern? Ich sag, ist halt deine Frau, die holt sich bei mir aus und so. Mhm. Und das ist alles, aber da tut sich ja gar nichts. Ne? Mhm. Also der behandelt die, sag mal, wie den letzten Dreck. Ne? Mhm. Hast du nicht ein schlechtes Gewissen? Richtig, wirklich schlechtes Gewissen? Doch, habe ich. Das ist ja gerade das, was mich so sehr belastet. Würdest du sagen, dass das ein guter Freund von dir ist oder nur eher ein Freund? Ja, was heißt ein guter Freund? Also gute Freunde hat man natürlich schlecht. Ich sag mal, oder selten. Ja, trotzdem vielleicht die Frage. Ja, also ich sag mal, also es wäre kein Freund, mit dem ich Pferde stehlen könnte. Mhm. Gut, also es ist ein Freund. Ja. Es geht das über ein Jahr schon so. 15 Monate, sagst du. 15 Monate, ja. Mhm. Ja, und wir verstehen uns immer mehr. Also unsere Beziehung, die wird immer... Warum kann sie... Ja, das habe ich schon verstanden. Es ist natürlich eine sehr ärgerliche Situation, ne? Weil du ständig diesen Mann betrügst auch. Ja, in deiner Rolle als Freund. Wieso kann sie sich denn von ihm nicht trennen? Du sagst mal wegen des Kindes, aber warum? Ja, weil das Kind hängt sehr an der Mutter. Und das Kind hängt sehr an der Mutter? Ja, genau. Und deswegen, das ist irgendwie, wie soll ich sagen, also das Kind hängt eigentlich an beiden. Und das ist also so, das ist ein Junge und das ist ein ganz lieb. Ich weiß nicht, Domian, wie ich dir das gut. Aber es gibt unendlich viele Beispiele, wo Ehepaare sich die Kinder haben, auch getrennt haben und es funktioniert. Und ich bin immer der Auffassung, es ist ehrlicher, sich zu trennen und besser für das Kind auch, sich zu trennen, als in einer vermurksten Familie zusammenzuleben. Ja, aber ich denke mal, das Kind würde, wenn die sich jetzt offiziell trennen, ich denke mal, das Kind wird da dran irgendwie, das wird eine Kindheit haben, die irgendwie einen Knacks kriegt. Nein, ich glaube, dass das Kind einen viel größeren Knacks bekommt, wenn das in dieser Ehe aufwächst, die eigentlich vollkommen kaputt ist. Das merkt das kleinste Kind, dass wenn die Eltern sich nicht lieb haben, wenn das nicht funktioniert. Und wenn eine glücklich alleinziehende Frau mit einem Kind zusammen ist, ist das, glaube ich, tausendmal besser als in einer kaputten Ehe. Also müsste eigentlich deine Freundin diese Frau so schnell wie möglich eine Konsequenz ziehen. Und ich würde mich an meine eigene Nase fassen, wenn ich du wäre, wie lange ich das noch aufrechterhalten könnte, mit dem Freund befreundet zu sein. Eigentlich musst du diesen Kontakt abbrechen. Ja, aber das ist du verlierst ja jeglichen Respekt, auch letztendlich vor dir selbst, dass du so ein doppeltes Spiel da spielst. Ja, Domian, ja, das ist... Oder dass du ihr sagst, pass auf, es muss eine Entscheidung jetzt fallen, ich kann das nicht mehr so lange mitmachen. Mhm. Einmal, weil du diese Lügenschiene ständig fährst deinem Freund gegenüber, aber auch grundsätzlich stelle ich mir deine Rolle auch nicht so angenehm vor, mitzubekommen, dass deine Freundin in einer unglücklichen Lebenslage ist, aber sie sich nicht trennt von ihrem Mann, zugunsten auch für dich. Welche Beziehung hast du denn zu dem Kind? Also ich komme mit dem Kind sehr gut klar. Also der hat, ich unternehme auch sehr viel mit dem Kind. Und wie alt ist der Junge? Der ist 8. 8 Jahre. Mhm. 8 Jahre. Mhm. Und also wir unternehmen sehr viel und also wenn ich mit der Mutter, also mit meiner Freundin was zusammen unternehme, ich sag mal jetzt so meine Freundin. Mhm. Und also der geht mit seinen 8 Jahren nicht daher und rennt zum Papa und sagt, hör mal, ich war jetzt mit dem Daniel unterwegs gewesen oder wir haben dies und das gemacht, gar nichts, ne? Der schweigt dann einfach. Ne? Also der Vater, dein Freund, wird dich sowieso zeitlebens wahrscheinlich verachten, wenn er das jemals rausbekommt, was dann läuft. Ich kann dir nur dringend empfehlen, auf eine klare Entscheidung zu pochen. Und du musst für dich auch eine Entscheidung fällen. Das ist mies, was du hier machst. Ja, das ist eben, deswegen wollte ich mal von dir raten. Sie verhält sich mies ihrem Partner gegenüber, weil sie dieses doppelte Spiel spielt. Du verhältst dich mies deinem Freund gegenüber. Fast eine klassische Situation, aber die muss beendet werden, weil ihr beide euch immer mehr reinreitet. Ah. Oh. Das ist meine Meinung. Tja. Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Auf jeden Fall muss da irgendwas gemacht werden, weil so kann es nicht weitergehen. Diese Situation kann man nicht einfach so laufen lassen oder aussitzen. Es wird immer schlimmer, es wird keine Lösung für alleine kommen. Ja, aber das zermürbt einen innerlich, verstehst du, was ich meine? Absolut. Das macht innerlich kaputt. Deshalb auch mein Ratschlag, dass Entscheidungen gefällt werden müssen und dass was passieren muss. Und da musst du dich jetzt mit dieser Freundin, mit der Frau zusammensetzen und ihr müsst was beschließen gemeinsam. So geht's nicht weiter. Alles Gute. Gut, danke Domian. Daniel, bis dann. Und alles Gute weiterhin für deine Sendung. Vielen Dank. Also ich finde deine Sendung top, ne? Danke. Weiterhin so, ne? Tschüss. Dankeschön. Danke, ne? Tschüss. Tschüss. Adriano, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Adriano. Hallo Domian. Dein Thema. Mein Thema. Vielleicht hast du es noch nicht gehört, aber das Problem ist, ich habe jetzt seit 4,5 Jahren eine Freundin. Mhm. Das habe ich schon gehört. Ich glaube, vage habe ich ja schon mal gehört, sowas. Ja, gut, aber das, was jetzt kommt, das klingt ziemlich krass. Erzähl. Und zwar, vor knapp 2 Monaten haben wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt. Das ist ja eigentlich normal in einer Beziehung. Mhm. Und dann haben wir uns richtig gestritten. Dann war ich einen Monat auf Montage an der Nordsee. Lorelei. Und dann, als ich wiedergekommen bin, wir waren immer noch zusammen, aber es war nicht mehr so wie früher. Und dann habe ich letzte Woche erfahren, dass sie schwanger ist. Mhm. Und das Problem ist, sie ist nicht von mir schwanger. Mhm. Und zwar von meinem besten Freund. Ach, das haben wir gerade fast gehört, die Geschichte. Wenn du mitgehört hast von Daniel, das war ja eine ähnliche Konstellation. Dass er sich in Jung verliebt hatte und so. Nein, gerade eben der vor dir dran war. Aber ist egal, hast du vielleicht nicht genau mitbekommen. Das war so ähnlich. Der beste Freund ist der Vater dieses entstehenden Kindes. Ja. Woher weißt du das so genau? Weil, ich habe ein bisschen in Biologie aufgepasst. Und da hört ein kleiner Zwischenraum, dass sie schwanger geworden ist. Und wir haben jetzt was? Du hast im Biologie aufgepasst und da wollte ja ein bisschen, also ich muss das so sagen. Also wir haben seit 2 Monaten keinen Sex gehabt. Einmal einen Monat war ich dann weg. Und einen Monat haben wir uns kaum gesehen, weil wir uns einen Streit hatten. Gut, aber was deutet ich jetzt auf den besten Freund hin? Ja, weil sie es mir gesagt hat. Ach, sie hat es ganz klar gesagt. Ohne abzustreiten oder so. Achso, ich dachte, du hättest es nur vermutet. Da habe ich es akustisch nicht richtig verstanden. Ne? Richtig. Sie hat mir jetzt eindeutig gesagt, dass sie mit meinem besten Freund geschlafen hat. Weil er ihr sozusagen Trost gespendet hat und so. Und er war schon immer nochmal ganz plump scharf auf sie. Weil wir haben sie ja beide zusammen kennengelernt. Mhm. Und sie hat sich eher für mich entschieden. Aber er war von Anfang an, weil er wollte sie schon immer haben, weißt du? Und seit wann weißt du das jetzt mit der Schwangerschaft? Seit letzter Woche, also ganz frisch. Bist du jetzt eigentlich mit der Frau noch zusammen oder ist das so ein Schwebezustand? Ein Schwebezustand, also theoretisch sind wir noch zusammen. Und das Problem ist nur, ich liebe dieses Mädchen abgetrieben. Wir sind schließlich schon 4,5 Jahre zusammen. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis im Moment zu deinem besten Freund? Hass. Wie schon gesagt, zu deinen Leuten in der Redaktion, dass das purer Hass ist. Hast du mit ihm mal einmal geredet, so unter 4 Augen? Nein, nicht, weil wenn ich ihn jetzt sehen würde, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Er hat sich bei dir auch nicht gemeldet. Nein, hat er nicht. Weil er kennt mich ja. Ich bin ein sehr temperamentvoller Mann, ein junger Mann. Ich bin erst 21. Und mein Problem ist, wenn ich ihn jetzt in die Finger kriegen würde, ich wüsste nicht, was ich... Das klingt primitiv, ich weiß. Ja, es klingt immer so ein bisschen primitiv, weil deine Freundin hat ja auch mitgemacht. Die ist 50% auch schuld, ne? Ich meine, er ist auch 50%, er ist dein bester Freund. Also insofern ist es auch sehr schlimm, was er gemacht hat. Ja. Aber es ist auch sehr schlimm, was deine Freundin gemacht hat. Auch, weil ich kenne sie ja auch sehr gut. Und wenn sie verletzt ist oder allein ist, dann brauchst jemanden, der bei ist. Also du brauchst jemanden, der sie in den Arm nimmt oder... Ach Gott, mir kommen gleich die Tränen. Aber deswegen ja, macht man... Ja gut, ja, deswegen... Ja. Das ist keine Entschuldigung für so etwas. Wie alt ist sie? Sie? 20. Hm? 20, na gut. Auch eine junge, erwachsene Frau, ne? Mhm. Wie stellt sie sich denn jetzt alles Weitere vor? Sie muss ja irgendwas zu dir gesagt haben. Ja, wir haben auch seit letzter Woche nicht so Kontakt, weil ich bin am Boden zerstört. Mhm. Wirklich, ich habe Sachen ausprobiert, die habe ich schon lange nicht mehr oder wieder angefangen. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt wieder angefangen zu trinken. Mhm. Also ich versuche wirklich mit allen Mitteln meine Probleme oder meinen momentanen Zustand zu überspielen. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder Gras geraucht, zum Beispiel, mhm. oder Alkoholexzesse benutzt oder. Ja, was natürlich als Mist ist, weil du dadurch zu den Problemen wegläufst. Ne? Ich weiß, das ist das Problem. Damit löst du ja gar nichts. Ja, aber da ist eine kurze Zeit, wo ich dann die Probleme vergesse, aber dann kommt immer wieder. So, und genau so ist es. Ich weiß nicht, was sie machen soll. Aber was hat sie denn gesagt? Sie muss da irgendwie. Hat sie gesagt, sie will mit dir zusammen sein oder will sie alleine sein oder will sie mit dem anderen Mann zusammen sein, mit deinem Freund? Ja, so, das ist das Problem. Wir haben noch nicht miteinander geredet und ich wollte erstmal mit einem Außenstehenden reden, wie das. Wie er denken würde, wie er in meiner Situation handeln würde. Mhm. Weil ich weiß jetzt nicht, wie ich handeln soll. Mhm. Also Fakt ist, dass du trotzdem, was passiert ist, diese Frau liebst. Ja. Und okay. Du ihr das sogar verzeihen würdest, dass das passiert ist. Ja. Das ist so. Das ist das Problem. Ich würde es zu gerne, aber einerseits will ich es, aber andererseits kann ich es nicht. Mhm. Verstehst du, das ist das Problem. Ich liebe das Mädchen so sehr, das ist meine längste Beziehung und das war die romantische Beziehung, die ich je hatte. Will sie, alles und will sie dieses Kind behalten? Ja. Ja. Könntest du dir ein Leben mit dieser Frau vorstellen? Ja. Und diesem nicht von dir gezeugten Kind? Das ist das Problem. Wenn das Kind dann auf die Welt kommen würde und es nicht meine Merkmale trägt, zum Beispiel meine braunen Augen, meine schwarzen Haare, dann erinnert mich immer an meinen besten Freund. Mhm. Mhm. Weil ich kenne Schiene schon mein ganzes Leben. Wir sind wirklich im selben Krankenhaus geboren worden. Mhm. Und sie kennen uns seit unserer Geburt sozusagen. Mhm. Mhm. Wir sind auch Nachbarn gewesen, so wie Bilderbuchgeschichte sozusagen. Mhm. Aber dass er sowas gemacht hat, hat mich so enttäuscht. Mhm. Also. Ich habe schon echt mit dem Gedanken gespielt, den irgendwann mal zu suchen und mir den einfach zu packen und meinen Frust an ihm auszulassen. Aber es ist halt, ja, mach es nicht, Adriano. Dann kommst du in nächste große Probleme rein. Dann hast du eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals oder richtest vielleicht noch viel schlimmere Dinge an. Das löst auch nicht das Problem. Da muss man dann auch mal ein bisschen runterschlucken. Und als Kerl muss man sich da auch im Griff haben. Ja, aber ne? Wie ich schon gesagt habe, ich bin sehr temperamentvoll. Ja gut, aber dann musst du ein bisschen gegen dich angehen. Und ein richtiger Kerl zeichnet sich dadurch aus, dass er auch nicht allen Gefühlen einfach so freien Lauf lässt. Ich würde den jetzt erstmal links liegen lassen und du kannst ihn ja dein Leben lang verachten und hassen. Das ist ja okay, das würde ich auch machen. Das ist völlig normal, aber lass die Hände von dem weg. Mhm. Die Frage ist jetzt, was du mit der Frau machst und wie die Beziehung weiterläuft. So wie ich dich jetzt gerade mitkriege, glaube ich fast, ich weiß es nicht, aber ich habe fast den Eindruck, dass du dieses Kind nicht annehmen wirst können in einer Beziehung, wenn du mit diesem Mädchen zusammen bist. Dass du immer diese Schande vor Augen hast oder diese Verletzung und wenn dieses Kind vielleicht dann auch deinem Freund ähnlich sieht irgendwie, liege ich da richtig mit der Annahme? Da hast du vollkommen recht. Ja. Du sprichst sozusagen aus der Seele. Also genau so denke ich jetzt im Moment. Ja. Aber ich kann nicht von ihr lassen. Nein, aber dann ist der allererste Schritt, finde ich, dass ihr, ich meine, du hast ja gesagt, du wolltest erstmal mit jemandem außenstehen und reden, dass du erstmal mit ihr jetzt redest. Ja. Da kriegt man ja auch Eindrücke und ein Gefühl, wenn man mit der entsprechenden Person redet. Rede mit der Frau erstmal. Mach dir ein Bild. Lass die mal erzählen, wie die sich das vorstellt und was überhaupt alles jetzt vorgefallen ist, welche Empfindungen die für deinen Freund hat. Vielleicht will die ja auch gar nicht mit dir richtig zusammen sein. Das würde dir ja schon vieles helfen, wenn die sagt, nein, ich will nicht mehr. Ja. Also erster Schritt, rede mit der. Ja. Und dann müssen die Karten ganz neu gemischt werden. Das stimmt. Ja. Mehr kann man im Moment gar nicht sagen. Wir können uns gerne nochmal unterhalten, wenn du mit ihr geredet hast. Ruf nochmal an. Versuch nochmal durchzukommen, ja. Versuche ich auf jeden Fall. Versuch jetzt aber in der nächsten Zeit so schnell wie möglich mit der Frau und halt dich im Zaun. Ne? Ja. Schlag dir nicht die Birne ein, dem anderen. Nein, also ich würde auf keinen Fall anfassen, das könnte ich nicht. Ich habe noch nie ein Mädchen gehauen oder angefasst und werde ich auch nicht. Aber du sollst auch nicht deinen Freund Das ist das Problem, das kann ich dir nicht garantieren. Weil wenn ich ihn zufällig sehen würde, ich weiß nicht, wie ich... Gut, aber das Problem wird dadurch auch nicht gelöst, ist klar. Ne? Das stimmt, weil wir nur mehr Probleme auftreten, hast du recht. Wir müssen Schluss machen, du redest mit der Freundin. Ja, okay, mach ich. Alles Gute und versuche nochmal durchzukommen, würde mich interessieren, wie es weitergeht. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Das war's für heute, meine Lieben. Leo Scholten war in der Technik und morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, wenn das mein Partner wüsste. Geheimnisse vor dem Freund, vor dem Ehepartner, der Ehepartnerin. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Um 1 sind wir da hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen.